Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Welcome, it's Showtime. Entschuldigung bitte, was? Ja, willkommen zum politischen Spektakel. Ach so. Das meinst du, die USA. Ach ja, ich kann es schon nicht mehr hören. Gibt es denn nichts anderes in den Medien? Sorry, leider nein. Auch wir müssen über die US-Politik diskutieren. Damit habe ich ja kein Problem, aber warum sagst du denn Showtime? Für manche sind die Konsequenzen dieses Spektakels am Ende Realität. Oh, da hast du recht. Tut mir leid. Für andere ist das vielleicht nur eine Show auf der anderen Seite des Ozeans. Und genau diese Leute haben dann trotzdem immer eine starke Meinung über andere Länder. Ah, ich sehe das Problem. Wie also können wir über Politik sprechen und dabei auch noch auf die andere Person Acht geben, mit der wir das tun? Oh ja, das würde mich interessieren. Und wie werden wir in den nächsten Dekaden diskutieren? Zum Beispiel am Telefon. Leonore Winkler war für uns bei einer Firma, die eine ganz neue Art des Telefonierens testet. Weniger virtuell ist da ein Shoppingtag, wenn man nicht gerade online einkauft. Welche Wörter brauchen Sie im ganz klassischen analogen Einkaufszentrum? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Tipps, Trends und Termine. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Welche drei deutschen Städte sind in der Liste? Diese Städte müssen Sie gesehen haben. Wuppertal hat es nicht leicht. Über die Stadt gibt es viele kritische Texte. Zum Beispiel 22 Gründe, warum du niemals nach Wuppertal fahren solltest. Foren, die das diskutieren, Kommentare, dass es die hässlichste Stadt Deutschlands ist. Der Reiseführer Marco Polo sieht das ein bisschen anders. In seinem neuen Trend Guide für das Jahr 2025 empfiehlt er 40 Orte. Neben den Kapverden, Osaka und Wales haben die Autorinnen und Autoren Wuppertal, Dessau in Sachsen-Anhalt und Chemnitz gewählt. Warum Wuppertal? Marco Polo sagt, es ist der Mix aus urbanem Flair, Kultur und Natur. Warum Dessau? Weil es mit seinen 4 Einträgen im UNESCO-Weltkulturerbe wirklich eine Sehenswürdigkeit ist. Und Chemnitz? Das ist nächstes Jahr europäische Kulturhauptstadt. Marco Polo schreibt, wann, wenn nicht 2025? Welche drei deutschen Städte sind in der Liste? Wuppertal, Dessau und Chemnitz sind auf der Liste im Marco Polo Trend Guide 2025. Text 2. Welche Distanz fliegen die Werkzeuge meistens? Ein Trend mit gefährlichem Werkzeug. In einer Bar Cocktails trinken, sich etwas unterhalten, ein bisschen Musik hören? Das war gestern. Heute trifft man sich dort oft zum Axtwerfen. Der Sport ist in den USA zum Trend geworden. Jetzt gibt es ihn auch in deutschen Bars. Da fliegen die Äxte 4 bis 6 Meter, hoffentlich in die Nähe des Ziels. Welche Distanz fliegen die Werkzeuge meistens? Beim Axtwerfen fliegen die Äxte 4 bis 6 Meter, bis sie das Ziel treffen. Text 3. Welche zwei englischen Wörter sind Teil einer deutschen Formel zum Uhrzeitchaos? Zurück zur Normalzeit. Die Temperaturen zeigen es. Der Sommer ist definitiv vorbei. Die kalten Monate haben begonnen. Mit ihnen ist auch ein altes Phänomen zurück. In der Nacht auf den letzten Sonntag im Oktober ist Zeitumstellung. Um 3 Uhr morgens wird es dann wieder 2 Uhr. Stärker als jetzt ist die Umstellung im Frühling für viele ein Problem. 74% leiden darunter. Denn der menschliche Körper muss sich immer an die neue Zeit gewöhnen. Eigentlich wollte die Politik mit der Sommerzeit Strom sparen. Untersuchungen haben aber gezeigt, das passiert kaum. Deshalb diskutiert die Europäische Union seit vielen Jahren über ein Ende der Zeitumstellung. Aber noch gibt es keinen Konsens. Bis Ende 2026 sind die Termine für die Zeitumstellung offiziell vereinbart. Und danach? Auch da helfen wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang diese Eselsbrücken bei der Frage, wie muss ich die Uhr stellen? Zum Beispiel diese Regel: Gartenmöbel stellt man im Frühling vor die Tür, im Herbst stellt man sie zurück in den Keller. Oder auf Englisch-Deutsch? Im Spring, Englisch für Frühling, springen die Zeiger der Uhr vor, im Fall, Englisch für Herbst, fallen sie zurück. Wie jetzt wieder am 27. Oktober. Welche zwei englischen Wörter sind Teil einer deutschen Formel zum Uhrzeitchaos? Spring und Fall. Im Spring springen die Zeiger der Uhr vor. Im Fall fallen sie zurück. Mit dieser Formel wissen Sie immer, wann was bei welcher Zeitumstellung passiert. Politik ist nicht nur am Ende einer jeden Legislaturperiode immer wieder ein Spektakel. Manchmal interessiert uns ja auch die von anderen Ländern. So sind die großen Dramen der US-Politik vielleicht genau deshalb überall in den Medien, auch in den deutschsprachigen. Aber haben Deutsche denn wirklich noch etwas zu sagen zu den Fragen und Problemen der Vereinigten Staaten? Und wenn ja, wollen wir das denn wirklich diskutieren? Bei anderen Ländern ist noch mehr als sonst dieser Ratschlag wahr. Wer im Gespräch Vorsicht zeigt, braucht auch vor großen Kontroversen keine Angst zu haben. Wie sprechen Sie am liebsten über Politik? USA und Deutschland, da liegen Welten dazwischen. Ist das so? Ein Ozean liegt bestimmt dazwischen, aber Welten? Das sagt man, wenn zwei Dinge sehr verschieden sind. Welche Wörter helfen noch, wenn man über Kontroverses und Unterschiedliches spricht? Wiederholen Sie nach dem Signal. Belanglos. Politik ist wichtig, interessant und relevant. Und Stars und Intrigen? So etwas ist natürlich auch interessant, aber sicher auch etwas belanglos. Das ist das Gegenteil von wichtig. Direkt sein. Wer direkt ist, sagt ganz einfach das, was er oder sie denkt. Oft auch ohne Vorsicht auf andere Menschen und wie sie auf die Wörter reagieren könnten. Der Meinungsaustausch. Wenn zwei Menschen ihre Meinungen austauschen, erzählen sie sich darüber. Kontexte für einen Meinungsaustausch sind also Debatten, Foren oder einfach ein Gespräch. Das Waffengesetz. Gesetze sind juristische Normen und die sind natürlich in jedem Land anders. Besonders zu Pistolen sind die Gesetze in den USA speziell. Die amerikanischen Waffengesetze sind aus deutscher Perspektive sehr liberal. Ruinieren. Ein extremes Wort für kaputtmachen ist ruinieren. Leo hat ein Sprachtandem. Das ist ein Lerntreffen mit einer Person, deren Muttersprache man lernen oder verbessern will und die die eigene Muttersprache lernen oder verbessern will. Vor dem Termin spricht Leo aber noch mit seiner Partnerin Tanja. Oh Mann. Was ist denn los, Schatz? Du siehst aus? Sag nichts. Ich weiß. Und eigentlich ist es ja nur mein wöchentliches Telefonat mit Jack. Stimmt. Das hast du ja jetzt gleich. Und weil dein Sprachpartner in den USA sitzt, muss das immer um diese Uhrzeit sein, oder? So ist es. Ach komm, das machst du doch schon seit Monaten. Wo ist das Problem? Naja, bisher haben wir immer nur über belanglose Dinge gesprochen. Aber letzte Woche meinte Jack, er würde gerne mal über Politik sprechen. Oh, verstehe. Und du hast Angst, dass es unangenehm werden könnte. Genau. Was ist, wenn wir total unterschiedliche Meinungen haben? Oder wenn ich ihn mit meiner Meinung verletze? Ich weiß einfach nicht, wie direkt ich sein kann. Ach Leo, du bist viel zu vorsichtig. Ein bisschen Meinungsaustausch tut doch keinem weh. Das sagst du so einfach. Was, wenn wir über Themen wie Waffengesetze oder das Gesundheitssystem sprechen? Da liegen Welten zwischen unseren Ländern. Aber genau das macht es doch interessant. Du könntest viel von ihm lernen. Oder unser ganzes Sprachtandem ruinieren. Ich glaube, ich frage ihn einfach nach einer langweiligen Grammatik. Past, simple, perfect oder so. Oh nein, das ist er schon. Was soll ich nur tun? Ganz ruhig. Und keine Grammatik. Du bist doch verrückt. Ihr macht das wie geplant. Hallo, Jack? Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind Sie richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Bis jetzt haben Leo und Jack immer nur über Grammatikfragen gesprochen. Falsch. Leos Idee ist, dass er Jack dieses Mal nach einer langweiligen Grammatik fragt, nur um nicht über Politik sprechen zu müssen. Aussage 2. Leo findet die Gesundheitssysteme der beiden Länder sehr verschieden und für ein Gespräch besonders kontrovers. Richtig. Er sagt, was, wenn wir über Themen wie Waffengesetze oder das Gesundheitssystem sprechen? Da liegen Welten zwischen unseren Ländern. Aussage 3. Tanja findet, dass der Waffenfreund Jack von Leo noch viel lernen könnte. Falsch. Sie meint, bei einem Meinungsaustausch kann Leo viel von Jack lernen. Über Jacks Meinung zu den Waffengesetzen der USA sagt sie nichts. Haben Sie den Ruf als Miesepeter in Ihrer Familie? Dann sind Sie bekannt dafür, immer schlechte Laune zu haben und die Dinge zu kritisieren. Im internationalen Kontext haben die Deutschen diesen Ruf. Sind Sie auch dieser Meinung? Welche Wörter passen noch zu kontroversen Thesen? Wiederholen Sie nach dem Signal. Nicht locker lassen mit. Wer nicht aufhört, über ein Thema zu reden, lässt nicht locker. Meistens genau trotz der Versuche von anderen, das Thema zu wechseln. Verehren. Verehren Sie einen Star, eine Politikerin oder Person aus Kunst und Kultur? Dann haben Sie nur Lob für diese Person und sehen sie wie ein Idol. Der Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg ist ein Konflikt zwischen Gruppen innerhalb eines Landes und kein Krieg zwischen Ländern. In die Hose gehen. Das bedeutet in der Alltagssprache absolut nicht funktionieren. Ausweichen. Wer versucht, auf schwierige Fragen nicht zu antworten, weicht ihnen aus. Ein zweisprachiger Sprachlerntermin. Leos Tandemtreffen beginnt. Yes, ach so, genau. Heute ja mal ich auf Deutsch und du auf Englisch. Weil wir ja über reden wollten. Aber first, ja, das Wetter hier ist wirklich schön. Es wird nur viel zu früh dunkel, aber ich will mich weniger über Sachen beschweren. Wir Deutschen haben ja schon den Ruf als Miesepeter, Oh, du. Okay. Du möchtest also über die aktuelle politische Situation sprechen? Weißt du, vielleicht habe ich nicht verstanden, was du auf Englisch gesagt hast. Aber vielleicht sollten wir lieber über Fußball reden. Ja, Fußball. Hast du das letzte Spiel von Bayern München gesehen? Nein, schon mal. Sieh mich mal, Mama. Wie? Du interessierst dich nicht für Fußball? Ach ja, stimmt. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Du interessierst dich nicht für Sport und wenn, dann für Baseball. Aber es gibt ja wirklich noch viele andere Themen, oder? Nein, schon mal. Sieh mich mal, Mama. Entschuldige, Jack, ich bin gleich wieder da. Hilfe! Der lässt einfach nicht locker mit dem Politikthema. Was soll ich denn jetzt machen? Was, wenn er Donald Trump verehrt und sich gerade auf den Bürgerkrieg vorbereitet? Ach, das glaubst du doch nicht wirklich. Nee, das nicht. Aber es könnte trotzdem total in die Hose gehen. Leo, du kannst nicht für immer ausweichen. Sag doch etwas zu dem Thema, für das ihr euch verabredet habt. Nur sag es richtig. Aber wie richtig? Denk an dein Psychologiestudium. Was hast du da über Kommunikation gelernt? Persönliche Erfahrungen sind oft einfacher mitzuteilen als abstrakte Thesen. Genau. Mach es persönlich. Damit kannst du wirklich nichts falsch machen. Also, Jack, du möchtest über Politik sprechen. Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Fragen mit Optionen. Welche stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Sprechen die beiden beim Treffen nur Deutsch? Jeder nur in der eigenen Muttersprache? Oder jeder nur in der Sprache, die er lernt? Das Tandem ist zweisprachig. Jeder spricht in der eigenen Muttersprache und hört die Sprache, die er lernt. Frage 2. Welches alternative Thema probiert Leo beim Anruf nicht aus? Wetter, Fußball oder Bier? Leo versucht mit den Themen Wetter und Fußball so lange wie möglich nicht über Politik zu reden. Das Thema Bier probiert er nicht aus. Frage 3. Hat Leo Politik, Psychologie oder das Instrument Trompete studiert? Leo hat Psychologie studiert. Minen sind Kriegsgeräte, die Territorium besonders gefährlich machen. Und fatal. Sie sind oft auch nach Kriegen noch da. In Debatten ist ein Minenfeld ein besonders delikates Thema. Finden Sie, Politik ist ein Minenfeld? Bevor es mit Leos Sprachtandem weitergeht, hier noch ein paar Wörter. Wiederholen Sie. Erleichtert. War alles doch nicht so schlimm, wie Sie gedacht haben? Dann sind Sie jetzt bestimmt erleichtert und können ohne Sorge sein. Das Bedürfnis. Ein Bedürfnis ist etwas, was man braucht. Welche Bedürfnisse haben Sie? Klingt klug. So sagen Sie im Gespräch, das ist wahrscheinlich eine ganz kluge Sache. Umsetzen. Setzen Sie Pläne immer gleich um, denn nur so realisieren Sie die Idee. Abdecken. Welche Ihrer Bedürfnisse deckt die heutige Politik ab? Wo tut sie das noch nicht? Abdecken bedeutet in diesem Kontext sich kümmern um. Der Ansatz. Lösungsansätze sind erste Ideen, wie man ein Problem lösen kann. Ansätze sind aber nur ungefähr. Zur kompletten Strategie ist es noch weit. Sich in die Haare kriegen. Das ist ein Sprachbild für sich böse streiten. Tanja ist noch ganz neugierig. Wie war Leos Gespräch mit Jack? Yes, genau. I'm so erleichtert. Nochmals vielen Dank für das interessante Gespräch, Jack. Bis nächste Woche. Und? Erzähl, wie ist es gelaufen? Tanja, es war super. Ich habe einen guten Weg gefunden, mit Jack über Politik zu sprechen, ohne dass es unangenehm wurde. Ah, super. Das freut mich zu hören. Was war dein Geheimnis? Dein Impuls hat mir total geholfen. Ich habe es sehr persönlich gemacht. Aus meinem Psychologiestudium weiß ich ja, dass es oft hilft, über persönliche Erfahrungen und Bedürfnisse zu sprechen, statt jetzt nur abstrakt zu diskutieren. Klingt klug. Wie hast du das umgesetzt? Zuerst habe ich Jack von meinem Alltag erzählt und welche Bedürfnisse ich habe, die die Politik besser abdecken könnte. Zum Beispiel habe ich von meinem täglichen Weg zur Uni gesprochen und wie ich mir bessere Busverbindungen wünsche. Und wie hat Jack darauf reagiert? Er fand den Ansatz super. Er hat dann auch von seinen persönlichen Erfahrungen erzählt. So konnten wir uns über unsere Bedürfnisse austauschen, ohne uns in die Haare zu kriegen. Denn Bedürfnisse sind ja erstmal immer valide, auch wenn die Lösungsansätze unterschiedlich sein können. Das klingt wirklich nach einer tollen Strategie. Und so schlimm war es nicht, oder? Nein, gar nicht. Ich fühle mich jetzt viel selbstsicherer für zukünftige Gespräche. Politik muss ja gar nicht so ein Minenfeld sein, wie ich dachte. Ach so, und es war dann sogar okay für mich, dass er Donald Trump in die Regierung bringen will. Notfalls mit dem zweiten Sturm aufs Kapitol. Bitte was? Ich mache nur Spaß. Wir waren uns ziemlich einig bei dieser Person. Aber dann wollten wir auch gar nicht weiter über Trump sprechen, sondern darüber, was unser Leben besser machen würde. Üben Sie nun. Sie hören Fragen. Was wurde im Dialog dazu gesagt? Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was könnte Leos Alltag einfacher machen? Oder anders ausgedrückt, welches Bedürfnis aus Leos Leben deckt die Politik noch nicht ab? Leo hat von seinem täglichen Weg zur Uni gesprochen und wie er sich bessere Busverbindungen wünscht. Das würde seinen Alltag direkt besser machen. Aufgabe 2. Warum haben sich Leo und Jack doch nicht wegen Donald Trump in die Haare gekriegt? Bei dieser Person sind sich Jack und Leo einig. Viel wichtiger aber noch, sie haben sich entschlossen, nicht weiter über Trump zu sprechen, sondern darüber, was ihr Leben besser machen würde. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Heute begrüße ich unsere Kandidatin, Frau Söder. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Grüß Gott also. Kommen Sie aus Bayern? Oder ganz direkt gefragt, sind Sie von der Familie Söder? Aha. Meinen Sie die von dem Politiker Söder? Nein. Ha, ich sehe. Sie haben eine Meinung zu dem Herrn. Vielleicht wollen Sie ja heute über Politik reden? Lieber nicht. Dann lösen wir lieber diese drei Aufgaben, stimmt's? Auf jeden Fall. Legen wir los. Sehr gut. Hier kommt die erste Frage. Hör nicht auf zu kämpfen. Lass nicht A. locker, B. lass nicht erleichtert oder C. lass nicht ausgewichen. Also, wenn ich erleichtert bin, war etwas doch nicht so schlimm. Und wer ausweicht, hat Angst vor der Konfrontation. Die Antwort ist also A. locker. Man sagt ja oft, lass nicht locker, wenn man jemanden ermutigen will, weiterzumachen. Und hier soll jemand weiter kämpfen. Richtig. Und auch ich sage Ihnen, lassen Sie nicht locker. Aber ich sehe schon, Sie sind auf dem richtigen Weg. Weiter geht's mit der zweiten Frage. Was ist ein Miesepeter? Ist es A. eine Person ohne Bedürfnisse? B. eine Person mit klaren Meinungen, aber ohne Lösungsansätze? Oder ist es C. eine Person, die alles immer kritisieren muss? Alle drei Optionen sind nicht wirklich positiv. Aber A, das gibt es meiner Meinung nach sowieso nicht. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und B, das gibt es vielleicht zu oft. Vor allem in der Politik. Aber C, das sind vielleicht ein paar Personen aus unserem Alltag. Leute, die immer alles kritisieren müssen. Sie meinen also, ein Miesepeter sieht immer das Schlechte? Haben Sie denn solche Leute in Ihrem Alltag? Oh ja, eigentlich ganz viele. Ich bin aber trotzdem ganz optimistisch. Es ist C. Das ist gut, Frau Söder, denn Sie haben recht. Eine Person, die alles kritisiert, ist ein Miesepeter. Und jetzt werden wir mal sehen, ob vielleicht ja Ihre letzte Antwort etwas Kritik verdient. Denn nur wenn Sie richtig raten, gewinnen Sie unseren Hauptpreis. Oh ja, dann schauen wir mal. Kommen wir zur letzten Frage. Was sagen Sie zu einem Thema, das besonders kontrovers ist? A. Das ist ein Minenfeld. B. Das ist belanglos. Oder C. Das geht in die Hose. Huch, da bin ich jetzt dabei etwas unsicher. Sind denn alle Antworten interessant? Nein. B ist falsch. Denn belanglos ist ja genau das Gegenteil von kontrovers. Aber A und C. Bei schwierigen Themen sag ich persönlich ja oft, auwei, das geht in die Hose. Und genauso gefährlich ist ja ein Minenfeld. Aber was wäre denn ein Minenfeld hier in diesem Kontext? Ein Minenfeld beschreibt eine gefährliche oder heikle Situation, bei der man vorsichtig sein muss. Bevor es in die Hose geht? Genau. Ich sag aber, die richtige Antwort ist A. So sagt man zu einem Thema, das kontrovers ist. Und das, liebe Frau Söder, ist weder belanglos noch kontrovers. Denn es ist einfach nur richtig. Glückwunsch! Ja, sauber! Ich freue mich! Sie haben alle Fragen korrekt beantwortet. So viel Wahres hört man von Politikern selten, stimmt's? Genau! Vielen Dank fürs Mitspielen. Und ich danke Ihnen. Vor 50 Jahren war so etwas nicht mehr als ein Traum aus der Star Trek-Galaxie. Ein Gespräch mit einer entfernten Person, die als Hologramm im Raum steht. Leonore Winkler hat ein Team besucht, das das bald möglich macht. Für alle. Die Zukunft beginnt im höchsten Gebäude Bayerns. Insgesamt 37 Stockwerke, 146 Meter hoch, 52.000 Quadratmeter Fläche. Das Gebäude des Telefonanbieters O2 ist ein wichtiger Teil der Münchner Skyline. Und was im 10. Stockwerk passiert, ist ein wichtiger Teil der globalen Technologie. Die Pressesprecherin Alexandra Brune geht mit mir den Weg in die Zukunft. So, Kollegen, Kollegen. Oh! Das ist ja großartig. Darf ich euch die Frau Winkler, oh, guck mal hier, welche Hand ist das jetzt, deine? Meine. Frau Winkler vorstellen. Das ist der, also ich weiß nicht, ob wir sie oder du sagen. Wir können gerne auf du gehen, ja. Leonore. Ja. Leonore, das ist Martin, der Chef des Bereichs. Das ist der Carsten, das ist die Fadja. Und da musst du mir sagen, das ist die Sonja. Die Innovation Experience Area von O2 hat blaue Wände, blaue Stühle, ein blaues Sofa, einen blauen Teppich. Ein paar Pflanzen, ein Blick über die Stadt und mehr Virtual Reality Brillen als ein Technikgeschäft. Zwischen Headsets und Controllern wird Science-Fiction Realität. Hologrammtelefonie. Martin Weixack und sein Kollege Carsten Erlebach brauchen dafür nur eine VR-Brille und ein Smartphone. Aber wie funktioniert das? Dafür muss man zuerst die Mobilfunkstandards verstehen, sagt Weixack. Wir werden uns gleich diese Preise 1G, 2G, 3G, 4G, 5G angucken und auch 6G. Das illustriert nochmal sehr, sehr schön, was auch einfach möglich ist oder nicht möglich ist. Gerade im Sinne von Avatare, Hologramme. Das werden wir gleich nochmal live sehen. Ich bin gespannt, ja. Würde ich Sie mal da durchführen? Ja, sehr gerne. Wir beginnen dort auf diesem Quadrat. Carsten Erlebach gibt mir ein Headset. Sofort sehe ich Dinge im Raum, die man ohne Brille nicht sieht. Auf dem Boden ist ein Weg aus kleinen Kreisen. Sobald ich einen Kreis betrete, aktiviert das akustische und visuelle Elemente. Schritt für Schritt sehe ich, wie sich die Technologie entwickelt hat. In dem ersten Kreis steht 1G, die erste Generation. Mit jeder Generation konnte man mehr Daten übertragen. Und das schneller und mit weniger Störungen. Mit 2G wurden SMS möglich. Mit 4G das Telefonieren mit Video. Die Entwicklung sehe ich durch eine Augmented Reality Brille. Für jede Generation zeigen holographische Telefone und Avatare, wie weit die Technik zu dem Zeitpunkt ist. Ich stehe bei der ersten Generation und gucke in meine linke Hand. Ich halte ein Telefon. Es ist ein ganz altes, großes Telefon. Das ist ja wirklich wild. Das Telefon, was ich in der Hand halte, das bewegt sich komplett mit. Ja. Als würde ich es halten, wirklich. Genau. Wahnsinn. Und die Daten, die man damals umsetzen konnte, das sieht man ungefähr auf der rechten Seite. Da steht ein Avatar. Das war so ein Pac-Man. Das war so damals das Spiel, was man dann so maximal hatte. Es war komplett natürlich die Human World, also es war einfach Telefon. Mehr ging nicht. Mhm. Mit jeder Generation werden die Handys neuer. Ein altes Nokia-Handy. Dann ein BlackBerry. Ein Schritt in die digitale Welt. Dann entwickeln sich Smartphones. Und auch die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten, wird besser. Die Avatare werden immer realistischer. Jetzt mal auf den Avatar schauen. Oh wow. Das sieht schon sehr menschlich aus. Das ist im Prinzip unsere Reise durch die Generationen, eigentlich über 60 Jahre. Jetzt geht noch weiter. Jetzt geht noch weiter, genau. Jetzt geht noch weiter. Denn jetzt möchte sie jemand begrüßen, nämlich unser CEO. Hallo. Markus Haas. Da steht der Chef von O2 vor mir. Es ist nur eine Aufnahme von ihm. Aber durch die Brille sieht es aus, als ob er mir gegenüber im Raum stehen würde. Also herzlich willkommen. Und damit sind wir auch schon bei der Holographie. Die entwickelt O2 zusammen mit anderen Anbietern. Mit Orange, Vodafone und auch der Deutschen Telekom. Der Gedanke? Es ist egal, welches Smartphone man hat und von welchem Anbieter die SIM-Karte darin ist. Jeder kann und jede kann mit jedem. Das Ziel ist aber ganz, ganz klar, es für jeden verfügbar zu machen, es zu demokratisieren und damit am Ende des Tages Privatkunde, Geschäftskunde, wer auch immer es ist, dass jeder es nutzen kann. Manchmal muss man mit Personen sprechen, die an anderen Orten sind. In der Medizin, in der Psychotherapie, bei Konferenzen, bei Bewerbungsinterviews oder privat. Bei ernsten Gesprächen ist es wichtig, auch Nuancen zu sehen. Eine Bewegung von Mund, Augen oder Augenbrauen. Das schafft Vertrauen. Und das geht mit dieser Technologie gut, sagt Weixack. mit Hologrammen kann ich Mimik, Gestik, Akustik extrem gut darstellen. Menschen so zwei- oder dreidimensional zu zeigen, braucht sehr viele Daten. Das kann 5G leisten. Die schwierige Aufgabe ist eine andere, sagt Carsten Erlebach. Es ist technisch schon anspruchsvoll, weil man insgesamt eine sehr stabile Übertragung braucht. Es ist gar nicht mal das Datenvolumen, was übertragen wird, als die Bildstabilität. Wir müssen mindestens 35 Bilder pro Sekunde stabil liefern. Und da braucht man in der Tat im Netz auch neue Features, die das Ganze auch unterstützen. Wie das aussieht, wenn das funktioniert, sehe ich jetzt. Ich erlebe die Hologrammtelefonie live. Dafür bekomme ich unterschiedliche Brillen. Weixack steht vor seinem Smartphone und ruft mich an. Ich sehe ihn vor mir im Raum. Nein, ich sehe nicht ihn. Er steht hinter mir. Ich sehe sein Hologramm. Und so ist auch das Prinzip, Martin könnte jetzt irgendwo in der Welt sein. Es schaut in das iPhone. Das Signal wird analysiert. Mhm. Und hier wird es noch auf 2D ausgespielt. Wird dann in die Cloud gebracht und wird dann zurückgeliefert hier auf die Brille. Ich kann das Hologramm mit meinen Händen ganz nah heranholen. Einen Bildschirm brauche ich nicht. Wenn ich meine Hand zu mir bewege, wird das Hologramm größer. Ich kann es aber auch ganz nach hinten in den Raum schieben. Jetzt werde ich durch die Gegend gezogen. Ja. Das ist auch gut, wenn man jemanden nicht so gerne mag, dann kann man das natürlich auch. ich kann dich ja wirklich nach ganz weit hinten. Ja. Mit der Brille auf dem Kopf und dem Hologramm vor mir fühle ich mich wie auf einem Raumschiff. Es ist surreal, wie real es ist. Ich schaue kein Video. Ich sehe keinen künstlich generierten Raum. Ich sehe den Raum, in dem ich stehe. Und noch mehr. Das ist natürlich der Vorteil gegenüber einem Avatar. Weil er wird nicht animiert. Es ist wirklich die Bewegung, die Fadia jetzt beispielsweise macht. Also wenn du jetzt einfach mal grinst, lächelst oder irgendetwas, dann kommt das Original herüber. Und das ist der große Vorteil gegenüber Avataren, die wir im Metaverse beispielsweise sehen. Wir haben eine echte holographische 3D-Erfahrung. Und das bringt Menschen näher. Also ich habe auch immer diese Bilder im Kopf. Entweder Star Wars, Star Trek oder jetzt Kingman zum Beispiel, wo man diese Brillen aufzieht. Es wird Realität. Diese Realität ist aktuell noch eine, die man im 10. Stockwerk der O2-Zentrale besucht. Mit der Bürotür schließt sich erstmal auch wieder die Tür zu den Star Trek-Fantasien. Es ist immer wieder spannend bei euch. Vielen Dank dafür. Alles klar. Wunderbar. Tschüss, macht's gut. Dankeschön. Ciao. Aber nur bis zum Jahr 2026. Das ist der Plan. Dann soll es auf Smartphones neben dem Button für Anrufe oder SMS einen Button für die Hologrammtelefonie geben. Alia Begischewa mag Geschichten darüber, wie die Deutschen ihre Tiere zu schützen versuchen. Aber was passiert, wenn die Tiere einfach machen, was sie wollen? Heute soll das Thema hier endlich die Liebe sein. Über die Deutschen sagt man, dass sie in der Liebe reserviert sind. Das stimmt aber nicht. Wenn sie die Richtige oder den Richtigen gefunden haben, ist alles möglich. Um das festzustellen, muss man keinen Puls messen. Man muss auch keine deutschen Bäuche aufschneiden, um die Schmetterlinge darin zu zählen. Das ist außerdem gar nicht möglich, weil das großen Ärger geben würde, wegen der Zerstörung des Schmetterlingshabitats. Deutsche Herzen schlagen bei Tieren höher. Hunde dürfen in Deutschland meistens mit ins Restaurant. Kinder müssen manchmal draußen bleiben. Mit ihnen fahren die Eltern in den Ferien gern auf den Bauernhof, wo sie Tiere füttern und Ställe reinigen müssen. Auch wenn Tierschützerinnen und Tierschützer mit der Realität bis heute nicht zufrieden sind, Tierschutz steht seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz. Deutschland war damit das erste Land in der Europäischen Union. Schon seit 30 Jahren steht der Umweltschutz im Grundgesetz. Das war eine der größten Änderungen, seit es das Grundgesetz gibt. Über Versuche der deutschen Tiere zu schützen gibt es einige Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel von einem Tempolimit für Autos, um Fledermäuse nicht bei der Jagd zu stören. Und einen besonderen Taxiservice bekommen Amphibien. In ihrer Wanderungszeit sammeln Freiwillige die Tiere in Eimern und tragen sie über die Straße, damit Autos sie nicht überfahren. So einfach funktioniert es nicht immer. Zum Beispiel, als bei der bayerischen Kleinstadt Vilshofen eine Umgehungsstraße gebaut wurde. Dabei nahm man zuerst keine Rücksicht auf Tiere. Die Straße führt mitten durch die Areale der streng geschützten Haselmäuse. Naturschützerinnen wurden gegen das Bauprojekt juristisch aktiv, mit einem kuriosen Resultat. Als Kompromiss wurde für rund 100.000 Euro eine Haselmausbrücke über die Umgehungsstraße gebaut. Das Problem ist aber, dass die Haselmäuse ihre Brücke gar nicht benutzen. Medien im ganzen Land amüsierten sich über die Lösung, mit der die Naturschützer von Anfang an nicht glücklich waren. Und dann ist da noch der Waldrapp, einer der seltensten Vögel Deutschlands. Vor einem Jahr flogen mehr als 30 junge Waldrappe für den Winter in die falsche Richtung, nach Skandinavien statt in die warme Toskana. 20 Jahre lang haben Biologinnen daran gearbeitet, Brutkolonien zu etablieren. Sie führten die Waldrappe sogar mit einem Ultraleichtflugzeug in die Toskana, um ihnen den Weg zu zeigen. Und jetzt das. Aber wir wissen, Tierliebe macht kreativ. Ich bin neugierig, welche Lösung die Biologen dafür finden. Im August 2022 ist András Gyűr Biró aus Rumänien nach Mannheim in Baden-Württemberg gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Vor meinem Umzug nach Deutschland war mein Leben ein bisschen monoton. In meiner rumänischen Heimatstadt Oradea habe ich 14 Jahre lang Soziologie und Wirtschaft an der Universität unterrichtet. Ich wollte weniger Routine, etwas Neues machen. Teile meiner Familie wohnen schon länger in Mannheim. Und von Besuchen bei ihnen habe ich die Stadt gekannt. Im August 2022 bin ich dann hierher gezogen. Die ersten Wochen waren besonders spannend. Ich habe schon nach 2 Tagen einen Job in einer Sprachschule gefunden. Eigentlich wollte ich dort nur Informationen über den Bewerbungsprozess. Aber sie haben einen Lehrer für Ungarisch gesucht. Ich habe gesagt, das kann ich versuchen. Ich bin in Rumänien geboren, bin aber Teil der ungarischen Minderheit. Meine Nationalität und meine Muttersprache sind Ungarisch. Ich bin also zweisprachig aufgewachsen. Deshalb ist es leichter für mich, andere Sprachen zu lernen. Zum Beispiel habe ich nach der Schule ein paar Jahre in Wien studiert und dort Deutsch gelernt. Das habe ich später dann in Oradea unterrichtet. In Mannheim mache ich das neben anderen Sprachen auch, bis zum Niveau B1. Weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist, kenne ich die Probleme damit. Einer meiner Tipps ist es, die Sprache mit Prioritäten zu lernen. Zum Beispiel schon früh die Personalpronomen. In meinem Job lerne ich viele Menschen kennen. Das mag ich sehr. Aber man muss auch aktiv Kontakte suchen. Auf längeren Fahrten in der Straßenbahn spreche ich manchmal einfach Leute an. Oft haben sie dann wirklich Lust auf ein Gespräch. Einen Kulturschock hatte ich hier nicht. Aber es gibt ein paar Kuriositäten. Zum Beispiel bekommt man so viele offizielle Papierbriefe. Das ist total unnötig und schlecht für die Umwelt. In Rumänien macht man viel mehr online und die Internetinfrastruktur ist viel schneller. Dort ist es etwas Besonderes, einen Brief aus Papier zu bekommen. Ich lebe gern in Mannheim, aber ich bin für andere deutsche Regionen und Städte offen. Ich will hier noch mehr entdecken. Aus seiner Erfahrung hat András Gyűr Biró noch einen Tipp. Jeder Stadtteil in Mannheim hat seinen eigenen Charakter. Auf Spaziergängen kann man diese verschiedenen Orte toll kennenlernen. Außerdem ist die ganze Rhein-Neckar-Region sehr schön. Ich empfehle sehr, die vielen Städte in der Nähe von Mannheim zu besuchen, zum Beispiel Heidelberg, Speyer und Worms. An einem Shoppingtag gehen Sie mit vielen neuen Dingen aus dem Einkaufszentrum. Was aber bleibt meistens dort? Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal und hören Sie dann eine Erklärung dazu. Die Etage. Das ist ein anderes Wort für Stock. Die meisten Einkaufszentren haben mehrere Etagen. Die Rolltreppe. Nicht gehen, aber trotzdem nach oben kommen. Das ist auf einer Rolltreppe möglich. Diese Treppe fährt müde Menschen von Etage zu Etage. Die Informationstafel. Dieses Schild hilft mit wichtigen Informationen. Was gibt es alles hier auf der Etage? Moderne Informationstafeln haben einen Touchscreen. So kann man durch alle Geschäfte scrollen, die es dort gibt. Der Lageplan. Sind Sie gerade angekommen im Einkaufszentrum? Dann hilft etwas Orientierung. Auf einem Lageplan ist zu sehen, wo im Einkaufszentrum welche Geschäfte sind. Der Gastronomiebereich. Einkaufen macht hungrig. Wie gut, dass es in jedem großen Einkaufszentrum auch einen Gastronomiebereich gibt. Manchmal sind die Tische zentral an einem Platz und gehören nicht nur einem der vielen Restaurants. Die Schlange. Wenn vor dem Bankautomaten oder vor einem Laden viele Menschen stehen und zusammen warten, sagt man dazu Schlange. In der Tierwelt ist eine Schlange ein langes Reptil ohne Beine. Das Werbeplakat. Sonderangebot. Ein großes Poster mit Informationen zu Produkten ist ein Werbeplakat. Andere Geschäfte machen mit Bildschirmen Werbung. Sie alle wollen, dass sie etwas kaufen. Das Schaufenster. Von der kleinen Vitrine bis zur maximal großen Glaswand. Schaufenster zeigen Produkte, die ein Laden verkauft. Die Schaufensterpuppe. Modegeschäfte präsentieren ihre Kleidung an Skulpturen, die wie Menschen aussehen, an Schaufensterpuppen. Der Mülleimer. Werbeflyer, Essensboxen und leere Plastikflaschen. Der viele Abfall hat in Mülleimern Platz. So bleibt das Einkaufszentrum sauber. Die Drehtür. Die einen wollen rein, die anderen nach draußen. Ob das nicht Chaos bringt? Die Glaswand einer Drehtür funktioniert zum Glück mit Rotation. So trennt sie zwei Gruppen und die eine kann an der anderen vorbei. Die Sitzgelegenheit. Eine Sitzgelegenheit ist eine Möglichkeit zu sitzen, also zum Beispiel eine Bank oder ein Stuhl. Tibor, Dario und Mathilda sind im Einkaufszentrum und spielen das bekannte Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Eine Person beschreibt etwas, was man im Einkaufszentrum sehen kann. Die anderen versuchen, die Sache zu sehen und das richtige Wort dafür zu sagen. Jedes Mal beginnt das Spiel mit dem Satz »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Spielen Sie mit. Sind Sie schneller als Tibor, Dario und Mathilda? Sprechen Sie nach dem Signal. Okay, Mathilda fängt an. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das hilft müden Leuten weiter. Die Snackbar dort hinten im Gastronomiebereich? Nein, es geht nach oben und seine Schwester fährt nach unten. Die zwei Aufzüge da. Nicht so schnell. Die Leute stehen drauf und können... Die Rolltreppe. Sehr gut. Der Punkt geht an Dario. Du bist dran. Okay, hör genau zu. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist komfortabel. Ich benutze das, wenn ich mich kurz ausruhen will. Da kann man sich hinsetzen und... Die Sitzgelegenheit. Sehr gut, Mathilda. Du bist dran. Gut. Ich habe wieder was, das ganz automatisch funktioniert, wie unsere Rolltreppe. Es hilft uns, wenn wir hier mit unseren vielen großen Einkaufstaschen wieder raus wollen. Ist es ein Einkaufswagen? Nein, damit kommen wir ungestört nach draußen. Also vorbei an all den Leuten, die hier rein wollen. Die Drehtür. Richtig, Tibor. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist jedes Mal anders, wenn wir hier sind. Manchmal steht es allein, manchmal in Gruppen. Immer hat es etwas anderes an, und da kann man auch sich die Ich weiß es. Du meinst eine Schaufensterpuppe. Genau, du bist dran. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist eigentlich ein Tier. Hier sind doch gerade gar keine Tiere. Ich sage ja eigentlich. Es hat viele Teile und bewegt sich ganz langsam. Keiner will dort lange stehen. Eine Schlange? Genau. Jetzt du. Sie soll die schnellste, die erste, die stärkste sein. Vor 120 Jahren wird in Berlin zum ersten Mal die BZ am Mittag verkauft. Die Zeitung revolutioniert den Journalismus, nicht nur in Deutschland. Diese Revolution kostet wenig. Um genau zu sein, 5 Pfennig. Heute 38 Cent. Es ist der 22. Oktober 1904, ein Samstag. Der Potsdamer Platz in Berlin ist voll. Pro Stunde laufen mehr als 150.000 Menschen über den Platz. Unter ihnen rund 2.000 Personen in Uniform, die durch Cafés und Restaurants laufen. Sie rufen BZ und verkaufen so die Revolution aus Papier. Die BZ am Mittag. Sie ist nicht ganz neu. Seit 1877 gibt es die Berliner Zeitung. Der Journalist Peter Langmann hat sie gegründet. Er war gut mit Worten, aber schlecht mit Zahlen. Langmann verkaufte wenige Monate später die Zeitung an Leopold Ullstein. Es ist der Beginn einer Ära. Später wird der Ullstein Verlag das größte Verlagshaus Europas sein. An diesem Samstag im Jahr 1904 ändert sich nicht nur der Name der Zeitung. Die BZ am Mittag gibt es nicht wie andere Medien morgens oder abends. Sie wird nicht in die Briefkästen der Menschen geliefert. Sie wird am Mittag in den Straßen Berlins verkauft. Eine Sensation. Bis zu diesem Jahr war der Verkauf von Zeitungen auf der Straße in Berlin verboten. Der Rest von Deutschland muss etwas länger warten. Mit Flugzeugen kommt die Zeitung zu Menschen außerhalb Berlins. Sogar bis in große Städte in Europa. Die Medienrevolution hat begonnen. Die erste deutsche Boulevardzeitung ist da. Sie hat sehr früh schon Korrespondenten im Ausland. Das und die kurze Zeit zwischen Schreiben und Publizieren werden zum Erfolgsrezept. Der Verkauf mit Fahrrädern, Autos und Flugzeugen bringt sie sehr schnell zu den Leserinnen und Lesern. Die BZ am Mittag nennt sich die schnellste Zeitung der Welt. Wie schnell ist die schnellste Zeitung? Um 12.10 Uhr stehen die Börsendaten fest. Der Weg der Informationen bis zur Zeitung ist kurz. Ein Journalist bekommt die Informationen am Telefon. Er kann sie dann laut diktieren. Direkt neben ihm stehen die Drucker. Das dauert 8 Minuten. Dann ist die BZ am Mittag gedruckt. Pünktlich zur Mittagszeit ist sie in den Händen der Leserinnen. Aber die BZ am Mittag kann noch mehr. Das zeigt im Jahr 1908 die Daily Telegraph-Affäre. Ein wenig diplomatisches Gespräch zwischen Kaiser Wilhelm II. Und einem britischen General wird in der Londoner Tageszeitung The Daily Telegraph publiziert. Mit der Erlaubnis des Kaisers. Nur 3 Stunden später druckt es die BZ am Mittag. In dem Interview provoziert, verletzt und lügt der Kaiser. Die Deutschen sind schockiert. Wilhelm II. Wird immer weniger populär. Am 9. November 1918 ruft Prinz Max von Baden einen Journalisten an. Er hat eine überraschende Information, die mit Wilhelm II. Nicht abgesprochen ist. Der Kaiser dankt ab. Es ist kurz vor 12 Uhr. Gleich soll gedruckt werden. Der Journalist stoppt die Maschinen. Im letzten Moment wird die Zeitung geändert. Um 13 Uhr steht auf der ersten Seite: Der Kaiser hat abgedankt. Die BZ am Mittag schreibt das als erste Zeitung der Welt. 2 Monate später wird gewählt. Das erste Mal dürfen auch Frauen wählen. Die Parteien treffen sich im Weimarer Theatersaal. Auch der Politiker Friedrich Ebert ist auf dem Weg. In seiner Aktentasche hat er die Rede, die er gleich halten wird. Er geht die Treppen hoch. Ein Verkäufer gibt Ebert die BZ am Mittag. Er sieht auf das Papier. Dort steht genau seine eigene Rede. Wort für Wort. Die BZ am Mittag boomt. Jeden Tag werden 200.000 Exemplare verkauft. Bis zum 30. Januar 1933. Adolf Hitler wird Reichskanzler. Die BZ am Mittag schreibt: Hitler fordert wieder zu viel. Es ist der Anfang vom Ende der Zeitung. Am 1. April sagt Propagandaminister Josef Goebbels: Alle Bürger sollen jüdische Geschäfte boykottieren. Das müssen alle Zeitungen drucken. Am gleichen Tag attackieren Nationalsozialisten im Verlag ihre Kolleginnen. Sie rufen: Juden raus! Und genau das passiert. Einige Monate später wird allen nicht-arischen Angestellten gekündigt. 1934 verkaufen die Ullsteins ihren Verlag. Die jüdische Familie verliert ihr Kapital. Sie flüchtet erst in die Schweiz, dann nach Amerika. Der Zeitung geht es immer schlechter. Dann kommt der Krieg. Es gibt nicht mehr genug Papier. Am 27. Februar 1943 wird die BZ am Mittag ein letztes Mal gedruckt. Aber die Familie Ullstein kämpft sich zurück. Sie verhandelt lange und publiziert 1953 das erste Mal nach dem Krieg. Sie heißt jetzt nur noch BZ, kurz für Berliner Zeitung. Die Zeitung ändert sich in den nächsten 70 Jahren immer wieder. 1959 kauft der Verleger Axel Springer auch die BZ. Ein Highlight ist Jahre später der 10. November 1989. Ein Journalist sagt rückblickend: Die Zeitung druckt an dem Tag ihre schönste Schlagzeile. Die Mauer ist weg. Berlin ist wieder Berlin. Seit 1997 gibt es die BZ online. Sie verliert aber immer mehr Leser. Ihren Slogan Berlins größte Zeitung gibt sie auf. Mit ihren 240.000 Leserinnen ist sie jetzt die Stimme Berlins. Ein Wurst- und Fleischverkauf im Supermarkt in Dortmund. Die Angestellte grüßt den nächsten Kunden. Guten Tag. Was kriegen Sie? Hallo. Ich kriege bitte 250 Gramm von der Salami da. Meinen Sie die mit dem Pfeffer oder möchten Sie lieber die ohne Pfeffer? Lieber ohne. Wie dick soll ich die Scheiben denn schneiden? Bitte ganz dünn. Ach, das kriegen wir hin. Danke sehr. Darf es sonst noch etwas sein? Ich glaube nicht. Haben Sie mitgekriegt, dass der Schinken im Angebot ist? Nein, habe ich nicht. Den kann ich nur empfehlen. Der sieht wirklich gut aus. Jetzt haben Sie mich rumgekriegt. Dann kriege ich bitte noch 200 Gramm Schinken. Gut, mache ich sehr gern. Wer ist das dann? Das ist dann alles. Danke. Bernds Freundin Lise studiert in Hildesheim. Etwas macht sie nervös. Bernd, kannst du mir bitte helfen? Ich kriege die Flasche nicht auf. Klar, gib mal her. So, hier hast du sie. Leider ist der Deckel jetzt etwas verbogen. Hoffentlich kriegst du sie wieder zu. Danke, das geht schon. Oh Mann, ich bin so nervös wegen der Prüfung morgen. Ach, das kriegst du schon hin. Du wirst sie bestimmt bestehen. Oh, hoffentlich. Ich darf nur nicht zu langsam sein. Wenn ich alle Aufgaben von der Prüfung in der einen Stunde fertig kriege, dann bin ich froh. Du hast so viel gelernt. Das wird schon. Aber jeder sagt, dass die Prüfung so schwer ist. Ach, lass dich nicht unterkriegen. Du schaffst das. Und was, wenn nicht? Komm, jetzt trinken wir erstmal. Auf dich. Kriegen ist mehr als nur ein Synonym für bekommen. Das ist aber noch lange kein Grund, Angst zu kriegen. Wiederholen Sie diese Wörter mit kriegen und hören Sie eine Erklärung und einen Beispielsatz dazu. Aufkriegen. In vielen Verben hat kriegen ein Präfix. Dann hat es eine unterschiedliche Bedeutung, so wie hier. Aufkriegen bedeutet öffnen. Ich kriege die Flasche nicht auf. Hinkriegen. Kriegen Sie es hin? Dann machen Sie Ihre Sache gut, auch wenn sie schwer ist. Und mit diesem Satz geben Sie Motivation. Das kriegst du schon hin. Fertig kriegen. Manchmal sind Fristen das Problem und man möchte eine Sache nur noch fertig kriegen. Dann haben Sie etwas komplett zu Ende gemacht. Wenn ich die Prüfung in den 2 Stunden fertig kriege, dann bin ich froh. Sich nicht unterkriegen lassen. Dieses Verb hört man meistens im Imperativ. Denn es gibt immer wieder Situationen und Menschen, die nur darauf warten, dass sie sagen, nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. In diesen Situationen brauchen sie Motivation zum Kämpfen, zum Beispiel von einer guten Freundin. Lass dich nicht unterkriegen. Nun sind sie an der Reihe. Sie hören Sätze und ein Signal. Danach hören sie 2 Optionen. Welche passt im Kontext? Ergänzen Sie die richtige Antwort nach dem 2. Signal. Danach hören Sie die Lösung. Du kannst das. Du bist stärker als die alle. Lass dich bloß nicht hinkriegen, unterkriegen. Lass dich bloß nicht unterkriegen. Mist! Wer hat denn das Glas mit der Tomatensoße zugemacht? Das ist so fest verschlossen. Ich kriege es nicht. Auf. Fertig. Ich kriege es nicht auf. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Bewerbungsgespräch morgen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, fertig kriege. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Ich glaube, in der Zeit kriege ich den Text nicht. Auf. Fertig. In der Zeit kriege ich den Text nicht fertig. Mein Bruder tut mir so leid. Ich kann es immer gar nicht ansehen, wenn er sich von Liebesproblemen unterkriegen lässt. Erledigt. Wenn er sich von Liebesproblemen unterkriegen lässt. Auf einem Mode-Event flirtet Elle mit einem, der zwar hübsch ist, aber sonst so gar nicht zur Modewelt passt. Ben. Wer hätte gedacht, dass dieser wenig später ihre Familie schützen muss? Elle übernimmt die Modefirma von ihrer Großmutter Margot. Was hinterlässt ihr die Magnatin noch, außer einem Label mit großer Vergangenheit? Margot bekommt seit kurzem Morddrohungen. Einfach so, weil sie Geld und Einfluss hat? Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Bisher konnte der Clan alles und jeden in die schönsten Stoffe hüllen. Für dieses Geheimnis reichen feine Textilien jedoch nicht mehr aus. Je näher Elle der Wahrheit kommt, desto mehr erfährt sie auch über ihren Verlobten Thilo. Dieser hat bisher doch so gut zur Familie gepasst. Er ist der Sohn einer reichen Hamburger Familie. Die junge Managerin entdeckt die groben Nahtstellen in ihrer Beziehung zu Thilo. Dinge, die zusammengehalten werden, weil sie zusammenbleiben müssen. Die Verbindungen innerhalb der Hamburger Elite riechen immer mehr nach altem Fisch als nach französischem Parfum. Andererseits ist da ihre Liebe zu Thilo. Sie ist mehr als nur Fassade und wenigstens etwas, was die beiden nur für sich haben. Personenschutz muss ins Haus. Und dieser macht Elles Leben nicht einfacher. Es ist Ben von dem Mode-Event. Elle beginnt eine Affäre mit ihm. An der Oberfläche geht es hier um schöne Kleider, die an schönen Körpern zu Boden fallen. Doch die Geborgenheit in Bens Armen bleibt nicht lang. Am Ende unterscheidet ihn und Hamburgs Elite wenig. Vielleicht ja nur, dass der ehemalige Gefängnisinsasse seine Strafe schon bekommen hat. Undressed ist ein Thriller rund um schöne Menschen und ihre weniger schönen Vorgeschichten. Wie schreibt man, was man spricht? Und wie sagt man, was da steht? Sprach- und Sprechtrainings machen das klarer, mit jeder Übung ein bisschen mehr. Und so auch dieser Zungenbrecher auf Basis von Wörtern in diesem Deutsch-Perfekt-Audio. Sprechen Sie zuerst in Segmenten und konzentrieren Sie sich auf die Wörter. Trainieren Sie dann die ganze Formel. Am besten erst langsam und dann schnell. Sprechen Sie im Echo immer nach der ersten Wiederholung. Die hastige Haselmaus. Die hastige Haselmaus. Huscht hoch über. Huscht hoch über. Die Hängebrücke. Die Hängebrücke. Hin und her. Hin und her. Die hastige Haselmaus huscht hoch über die Hängebrücke hin und her. Die hastige Haselmaus huscht hoch über die Hängebrücke hin und her. Die hastige Haselmaus huscht hoch über die Hängebrücke hin und her. Die hastige Haselmaus huscht hoch über die Hängebrücke hin und her. Die hastige Haselmaus huscht hoch über die Hängebrücke hin und her. Die hastige Haselmaus huscht hoch über die Hängebrücke hin und her. Und jetzt der zweite Zungenbrecher. Tina tut täglich. Tina tut täglich. Für Tiere 1000. Für Tiere 1000. Tapfere Taten. Tapfere Taten. Statt tatenlos Tempolimits. Statt tatenlos Tempolimits. Zu debattieren. Zu debattieren. Tina tut täglich für Tiere 1000 tapfere Taten, statt tatenlos Tempolimits zu debattieren. Tina tut täglich für Tiere 1000 tapfere Taten, statt tatenlos Tempolimits zu debattieren. Tina